Also ich begrüße euch, begrüße Sie von Herzen jetzt zum dritten Heilungsraum. Und genau, ich habe ein Mikrofon. Und freue mich, dass ihr alle da seid. Und es ist ja schon einiges passiert. Hier habe ich einen Zettel bekommen, dass schon einiges passiert ist, auch an Heilung in den ersten beiden Räumen. Wer möchte denn gerne Zeugnis geben von dem, was er jetzt schon erlebt hat, wo er geheilt worden ist, wo es besser geworden ist? Dann gerne streckt doch mal, wer möchte erzählen? Das ermutigt dann wieder die anderen auch. Halleluja. Wer möchte erzählen? Wo ist es bei euch besser geworden? Oder schon ganz weggegangen? Na, hier habe ich doch einiges. Schmerzen, Brechreiz weniger geworden. Druck auf der Brust leichter geworden. Augen besser geworden. Sprachengebet empfangen. Hm? Wer war das? Bei wem war das? Hey, nicht so schüchtern. Möchtest du mal erzählen? Möchtest du mal nach vorne kommen? Ich sage jetzt einfach du, ist das? Ich hoffe, das ist okay. Genau, ich bin Irina Kahl übrigens, habe mich noch nicht vorgestellt. Freue mich, dass ihr hier seid. Mhm. Ich bin die Irene. Mhm. Ich hatte so einen Druck auf Brust, mhm, weil ich auch Bluthochdruck und Arterien verkalkt, mhm, habe. Und ja, dann wird es immer schwierig manchmal auch mit dem Atmen. Okay. Und jetzt merkst du, kannst gut durchatmen. Ja, und da von, wo ich von der Gürtelrose Probleme hatte, mhm, und ich das hier leichter ist, weil in letzter Zeit immer wieder auch, mhm, so Spannung war und so. Okay, das stark. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, Halleluja. Wer möchte noch berichten, was bei ihm passiert ist? Halleluja. Na, eine Person noch, oder? Wo ist noch was passiert? Hier, wer ist es? Kopfdruck verschwunden oder Waschzwang, schlechtes Gehör. Hm? Kommst du mal nach vorne? Werden alle anderen ermutigt, super. Geben wir ihr mal einen Applaus. Juhu. Wie heißt du? Du bist die? Ich bin Lisa. Lisa? Mhm. Deswegen bin ich zwar nicht gekommen, aber ich habe vor 3 Wochen mir den Zehen gebrochen, wahrscheinlich. Mhm. Hat nämlich, also konnte es gar nicht mehr umknicken quasi. Und gestern konnte ich es auch nicht umknicken und jetzt kann ich es wieder ganz normal umknicken. Den Stark. Genau. Halleluja. Ich saß voll drin und dann habe ich plötzlich gespürt, wie es an den Zehen warm wird und es kribbelt. Obwohl gar niemand gebetet hat? Nein. Wow. Ich bin wegen was anderem gekommen. Okay. Also ja, stark. Manchmal ist es so, dass wir mit so einer Liste kommen und dann macht Gott genau das, was nicht auf der Liste stand. Das ist manchmal so. Halleluja, aber er möchte uns heilen. Und das Wunderbare ist, Gottes Wille ist Heilung. Und alles, was ihr jetzt schon auch an Heilung erfahren habt, darauf bleibt ihr feststehen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das nicht wieder rauben lassen. Sondern für euch wurde gebetet oder für alle wurde gebetet. Ja, ihr habt alle Gebet empfangen. Und dann ist wichtig, dass wir das im Glauben nehmen und sagen, danke Herr, die Heilungskraft ist in mich hineingegangen. Gott ist in mich nochmal besonders mit seiner Heilungskraft hineingekommen. Und jetzt glaube ich, dass was er auch angefangen hat, dass es jetzt weitergeht. Es gibt Wunder und da passiert es in einer Sekunde, ist es vollkommen weg. Und da gibt es Heilungen und da empfangen wir die Heilungskraft und manches ist 10% gleich besser, 20%, 30%, 40%, 50%, egal wie viel. Und dann kompliziert sich das noch. Dann ist es ganz wichtig, dass wir uns darauf stellen, auf das, was wir jetzt empfangen haben, was Gott angefangen hat. Und dass wir nicht irgendwelchen Zweifeln wieder Raum geben, sondern sagen, danke Herr, was du angefangen hast, das wirst du komplettieren. Ja, das heißt in Philipper 3, ist glaube ich, ja genau, Philipper 3, der Herr, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es, oder 1,6, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi Jesu. Halleluja, das ist doch wunderbar. Wir können unserem Herrn vertrauen. Und das Wichtigste ist ja, was, und das wollen wir auch in diesem dritten Raum hier lehren, was Gott über unsere Heilung denkt. Was denkt Gott darüber? Möchte er, dass wir geheilt sind? Oder möchte, dass wir was lernen? Schenkt Gott oder schickt Gott Krankheiten, damit wir noch was lernen? Oder weil wir einen Fehler gemacht haben, weil wir so böse waren, haben wir jetzt eine Krankheit verdient auch. Und das ist wirklich Lüge, ja. Weil wenn du Jesus anschaust, wenn ihr Jesus anschaut, als er über diese Erde gegangen ist, hat er keine Krankheiten verteilt, So, als Jesus über die Erde gegangen ist, hat er jeden, der zu ihm kam und der ihn gebeten hat, Herr, heile mich, hat er geheilt. Es gibt kein einziges Mal, wo Gott gesagt hat, nein, du bist noch nicht weit genug. Nein, diese Krankheit, die sollst du jetzt noch 25 Jahre tragen, damit du ein besserer Mensch wirst. So ist Gott nicht, so denkt Gott gar nicht. Ein Segen, bist du froh, dass Gott nicht so ist? Halleluja, wie furchtbar wäre das, wenn Gott anders wäre. Wir haben so einen guten Gott, der möchte, dass wir geheilt sind. In 3. Johannes 2 heißt es, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem gut geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Also Gott möchte, dass es uns am Geist, in unserer Seele und in unserem Körper gut geht. Gut geht. Und wir sollten die sein, die sagen, ich akzeptiere nichts anderes, weil wenn das ist Gottes Wille. Ja, wir sind die Geliebten von Gott. Wir sind seine Lieblinge. Wir sagen immer, Gott hat nur Lieblinge. Manche sagen, Gott hat keine Lieblinge. Wir sagen, Gott hat nur Lieblinge. Und du bist ein Liebling von Gott. Und wir sind alle Lieblinge Gottes. Und er liebt uns wirklich. Wir sehen das an dem, was Jesus für uns getan hat. Er ist ans Kreuz gegangen, um uns von jeder Schuld zu befreien, um uns von jeder Schuld zu erlösen und von jeder Krankheit auch. Halleluja. Er hat alles am Kreuz auf sich genommen. Wir sehen das in Jesaja 53. Da heißt es in Jesaja 53, 4 und 5, und ich ermutige dich, über dieser Stelle wirklich zu meditieren, die auswendig zu lernen. Ja, es heißt, wenn wir das besondere Wort Gottes einfach Tag und Nacht vor Augen halten, und das wird unserem Fleisch, ja, unserem Körper gut tun und unserem ganzen Menschen. Und da heißt es, jedoch unsere Leiden, unsere Krankheiten, er hat sie auf sich genommen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Doch er war durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Schuld, zerschlagen wegen unserer Sünde. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden haben. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Es heißt nicht, wir werden irgendwann geheilt, sondern Jesus hat uns am Kreuz von Golgatha geheilt. Also er hat uns schon geheilt vor 2000 Jahren. Unsere Heilung wurde schon vor 2000 Jahren, ja, vollbracht von ihm. Das heißt, wir können uns jetzt und sollen uns und müssen uns auf sein vollbrachtes Werk stellen. Und zwar mit ganzer Entschiedenheit, vollkommen entschieden, ja, dass wir sagen, Halleluja, Jesus, du hast es gemacht. Wenn Jesus es gemacht hat, dann müssen wir es nicht mehr machen. Das Einzige, was noch unser Job ist, ist, dass wir uns drauf stellen und sagen so, und das gehört mir, Jesus, du hast es für mich gemacht und ich glaube dir. Und ich glaube dir, dass es jeden Tag besser wird. Halleluja, weil der Feind hat nichts in mir. Und ich gebe dem Feind keinen Raum, sondern wir sind, als wir Jesus angenommen haben, hat jeder von euch Jesus schon als Herrn angenommen. Halleluja. In jedem wohnt Jesus. Das ist die Grundlage. Das ist das Allerwichtigste. Wenn Jesus in dir wohnt, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes geworden. Hat er dir deine Sünden vergeben. Und dann hat er dich auch von jeder Krankheit geheilt. Und deshalb kannst du dem Feind, wenn er mit Krankheit, Schmerz und so weiter kommt oder noch irgendwie sein Unwesen treibt, sagen nein im Namen Jesus. Der Herr hat mich geheilt. Heute ist auch noch für mich gebetet worden. Die Heilungskraft Gottes ist in mich hineingegangen. Und Halleluja, ist besser geworden. Ich denke, bei vielen ist es schon besser geworden. Und auch jetzt, während du diese Lehre auch noch weiter empfängst, wirkt Gott. Auch morgen haben wir unseren Heilungs- und Wundergottesdienst. Herzliche Einladung, da dabei zu sein. Einfach weil da wird Gott noch weiter wirken und weiter mit seiner Kraft und mit seiner Heilung wirken. Weil er möchte es. Und es ist so wichtig, dass wir das wissen. Gott ist für uns. Gott ist nicht gegen uns. Und von Gott kommt niemals Krankheit. Niemals, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Unsere Identität ist in Christus, ja. Zu Jesus hat der Vater, als er getauft wurde, gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, das sagt er auch zu jedem Einzelnen von uns. Wir sind die geliebten Söhne von Gott, an denen er wohlgefallen hat und die er liebt und von denen er möchte, dass sie geheilt sind. Also wie ein irdischer Vater, ja, möchte doch nicht, dass seine Kinder krank sind. Wie können wir annehmen, dass Gott Freude hätte, uns krank zu sehen? Nein, er möchte, dass wir gesund sind. Wobei es keine Verdammnis gibt. Wenn du noch krank bist oder noch Symptome da sind, dann gibt es keine Verdammnis. Sondern, Halleluja, du sagst, ich stelle mich fest darauf. Für mich wurde gebetet. Und Halleluja, Heilung ist da und ich nehme sie an und jeden Tag wird es besser mit mir. Das ist wichtig, auch dass wir, was wir sprechen, unsere Worte sind unendlich wichtig. Ja, dass wir nicht Zweifel aussprechen, Befürchtung, was passiert, wenn das nicht weggeht oder so, sondern dass wir dem aktiv widerstehen und wirklich sagen, nein, Halleluja, ich werde nicht sterben zum Beispiel, wenn der Teufel dich damit angreift, sondern ich werde leben und die Werke des Herrn verkünden. Und ich werde auch nicht die nächsten 25 Jahre mit diesen Gebrechen rumlaufen, sondern Halleluja, Herr, du hast mich geheilt. Heute wurde für mich gebetet und ich nehme diese Heilungskraft an und es wird jeden Tag besser mit mir. Halleluja. Kannst auch, wenn jemand dich fragt, musst du auch nicht immer sagen, wie es dir körperlich geht. Ja? Wir können noch Symptome haben und trotzdem geht es uns geistlich gut. Ja? Wir sind nicht Körper, sondern wir sind Geist. Wir wohnen in einem Körper, wir haben eine Seele bekommen, aber unser wahres Sein ist Geist, aus Gott geboren. Er ist von Gott erst Geist und wir sind im Gegensatz zu den Tieren, ja? Tiere haben keinen Geist, sie haben eine Seele, sie haben einen Willen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Besonders Katzen, da sieht man das besonders. Aber sie haben keinen Geist, ja. Aber wir haben einen Geist bekommen und das ist so wunderbar. Und mit dem kommunizieren wir mit Gott. Und genau da ist es so wichtig, dass wir auf unsere Worte achten. Das heißt in den Sprüchen, heißt es 21, heißt es, Tod und Leben sind in der Macht der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das ist Sprüche 18, 21. Also wir können Tod aussprechen über uns oder wir können Leben aussprechen. Das ist ganz wichtig, dass du hier rausgehst und nicht sagst, oh, bei mir sind noch 10% besser geworden oder 20% oder 30% besser geworden. Ich weiß gar nicht, ob Gott irgendwas gemacht hat. Nein, sondern sagst, danke, Herr, für das, was passiert ist. Und ich danke dir für das, ja, dass du meine Heilung komplettieren wirst. Und das heißt, das ist von der nächsten Gruppe schon, oder wie? Von der ersten. Okay. Es heißt, wir in Sprüche 21, 23, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Also wir müssen nicht immer alles aussprechen. Ist ganz wichtig, das ist nicht einfach, ich weiß es. Gerade wenn Symptome stark sind, dann nicht das auszusprechen. Natürlich kannst du das, wenn du zum Gebet gehst, musst du das natürlich sagen, das ist ganz klar. Aber du musst nicht Hinz und Kunz immer das sagen, weil dein Glaube wird geschwächt, indem du das überall vor dir herträgst. Sondern was du sagst ist, Halleluja, ich glaube, egal welche Gedanken dich anfechten wollen, aber ich glaube, Jesus, du hast es gemacht. Und ich sehe mich schon geheilt. Das ist auch wichtig, dass du dich schon geheilt siehst, dass du schon siehst, boah, ich kann das wieder machen. Ich kann das wieder essen, was ich, weiß ich, 5 Jahre nicht essen konnte. Aber ich sehe schon, wie ich das wieder essen kann. Ich sehe schon, wie ich wieder 2 Kilometer laufen kann. Oder 1 Kilometer oder 100 Meter. Genau, je nachdem. Ja, dass du schon siehst, ja, ich sehe mich schon geheilt, weil die Grundlage ist, Jesus, du hast es für mich vollbracht am Kreuz. Kannst du immer sagen, wenn der Feind kommt und sagt, was hast du denn für ein Recht? Hast schon wieder den Fehler gemacht und den Fehler gemacht. Jetzt musst du ja nicht denken, dass du jetzt geheilt wirst. Nein, das ist nicht, die Grundlage ist nicht das, was wir gut gemacht haben, sondern was er gut gemacht hat. Und das ist die Gnade Gottes. Halleluja. Wir sind begnadigt von Gott und die Gnade ist, er hat uns geheilt. Und wir treten jetzt dem Feind mit aller Entschiedenheit entgegen und sagen, nicht mit mir. Ja, das heißt bei Lukas heißt es, von den Tagen Johannes an bis jetzt wird dem Reich Gottes Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Also wir sind ja nicht im militärischen Sinn, aber im geistlichen Sinn aufgefordert, wenn ja eine Heilung manchmal auf sich warten lässt, zu sagen oder noch nicht ganz perfekt ist, zu sagen, so, und Heilung gehört mir, wie eine Bulldogge. Stell dir eine Bulldogge vor, die einen Knochen hat. Was macht die Bulldogge mit dem Knochen? Lässt sie sich den Knochen wieder wegnehmen? Nein. Und genauso seid ihr alle Bulldoggen. Oder wie eine Bulldogge. Halleluja, seid Söhne Gottes. Aber das ist wichtig, dass wir sagen, das gehört mir. Heilung gehört mir. Jesus hat dafür bezahlt. Den schlimmsten Tod ist er dafür gestorben, damit mir die Sünden vergeben sind, mir jeder Fluch gebrochen ist, ich von Armut befreit werde und damit ich geheilt bin. Halleluja. Und ich sage dir, Feind, du gehst jetzt, du verlässt mich, weg mit dir und ab. Halleluja. Und dann dankst du dem Herrn und sagst, danke, Herr. Danke, dass du mich geheilt hast. Danke für das, was du am Kreuz für mich getan hast. Wenn Zweifel kommt, sagt, nein, ich danke dem Herrn. Und ich danke dem Herrn. Für mich wurde gebetet. Die Kraft Gottes ist in mich hineingegangen. Und das glaube ich, was Gott angefangen hat, das wird er zu Ende führen. Und wichtig ist noch, es gibt so ein paar Tools, einfach, auf die wir achten können und sollten, dass wir zum Beispiel auch auf unsere Worte achten wir. Und wir achten darauf, in Vergebung zu leben. Halleluja. Ein ganz großer Schlüssel, dass wir nicht zulassen, dass was passiert, ja? Wir leben in dieser Welt. Es ist ja immer mehr der Himmel auf Erden. Aber manchmal passieren Sachen, wo wir verletzt werden, wo wir Anstoß nehmen. Genau, oft wissen das die anderen Personen gar nicht, dass sie uns verletzt haben. Und aber in uns, Grummel, Grummel, Grummel, dann ist ganz wichtig, auch für unsere Heilung, dass wir sagen, und ich vergebe dieser Person. Ganz nicht nur, ja, das macht mir jetzt gar nichts aus oder so, und dann kommt es doch irgendwie wieder hoch, sondern ganz bewusst ist das, und ich vergebe. Ich komme gerade jetzt hier eine Person hoch, während ich das sage, und du weißt, da ist noch was irgendwie, wenn ich der Person jetzt hier begegnen würde, würde ich weglaufen? Oder könnte ich auf sie zugehen und sagen, schön, dass ich dich sehe? Wenn das der Fall ist, dann hast du vergeben. Und Halleluja, wenn das nicht der Fall ist, dann sagst du, Herr, ich bringe dir jetzt diese Person und ich vergebe ihr. Genau wie du mir vergeben hast. Ja, in Markus 11, 25 steht es, so vergebe ich auch. Da heißt, hat Jesus gesagt, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater, der in den Himmeln ist, euch eure Übertretung vergebe. Denn wenn ihr nicht vergebt, den Menschen hier, dann wird auch euer Vater im Himmel euch nicht vergeben. Und das ist schon eine recht heftige Stelle. Ich finde, die macht es auch leicht, dann wieder zu vergeben, weil wir wollen ja alle, dass der Vater uns vergibt. Also der Vater hat uns ja so viel vergeben, ja? Halleluja. Bist du froh? Bist du dankbar? Der Vater hat uns so viel vergeben, vergibt uns weiterhin. Danke, Herr, für das Blut Jesu, ja, das uns gereinigt hat und weiter reinigt. Und da können wir sagen, okay, der hat mir so viel vergeben, also vergib ich auch und lass los. Egal, was Menschen uns angetan haben. Und ich weiß, das geht manchmal nicht mit einem Gebet, sondern manchmal ist es so, immer wieder, bis du merkst, boah ja, und ich segne die Person und ich vergebe ihr, so wie der Herr mir vergeben hat. Halleluja. Und dann sind wir frei. Und dann hat der Feind wirklich nichts mehr, womit er uns ärgern kann und in irgendeiner Weise drangsalieren kann oder quälen kann, sondern wir haben vergeben und das geht weiter. Ja, es geht weiter. Wir leben einfach immer ein Leben der Vergebung. Das auch kannst 20 Jahre Christ sein und gesagt, oh, das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Aber es passieren halt immer mal wieder Sachen. Und dann geben wir einfach diese Vergebung weiter. In dem Bewusstsein, Gott hat uns vergeben und Gott liebt uns. Und er ist für uns. Und er ist auch für die andere Person, egal. Er liebt auch die andere Person. Und das Gute ist, die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Und wir können jeden Menschen lieben. Genau wie Jesus. Denk immer, wenn es dir schwerfällt. Jesus am Kreuz, der ohne Sünde war, was ihm angetan wurde, an grauenhaften Schmerzen, das können wir uns nicht vorstellen. Und was er gesagt hat, er hat am Kreuz gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das müssen wir auch manchmal sagen, Vater, vergib ihnen, denen, die mich verletzt haben, beleidigt haben, was auch immer. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Halleluja. Und dann sind wir frei. Und Halleluja, können unser Leben in Freude und in Dankbarkeit einfach leben. Halleluja. Und ein weiterer Schlüssel ist, wie wir geheilt bleiben, dass wir ein Leben der Freude kultivieren. Dass wir uns zur Angewohnheit machen, schon morgens, wenn wir aufstehen. Halleluja. Und ich freue mich im Herrn. Und alles andere tue ich weg. Schau auch nicht auf die Symptome, was auch immer vielleicht noch da ist, sondern ich freue mich im Herrn. Die Freude im Herrn, Nehemia 18, ist unsere Stärke. Wenn du dich schwach fühlst, sagst, und jetzt freue ich mich richtig offensiv in meinem Herrn. Und du wirst merken, wie Stärke in deinen Körper kommt. Ich freue mich, weil auch die Freude ist unser Herz ausgegossen. Wir müssen die nicht suchen, sondern die Freude ist da. Wir können uns alle Zeit freuen. Also Paulus hat das gesagt. Und als er im schlimmsten Gefängnis war, hat er gesagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Ja, und er saß da im Gefängnis. Und da sagt er wiederum, will ich euch sagen, freut euch. Freut euch im Herrn. Halleluja. Und ich sage dir, viele Symptome und Krankheiten halten es da schon gar nicht mehr aus. Wenn du sagst, und ich freue mich trotzdem. Die Seele sagt, du hast nichts, worüber du dich freuen könntest. Und dein Geist sagt ja, aber Halleluja, ich bin erlöst. Ich habe die beste Zukunft vor mir. Mein Herr ist für mich. Wer könnte gegen mich sein? Ich habe allen Grund, mich zu freuen. Und ich verschiebe das nicht darauf, wenn alle Symptome weg sind, wenn alle Umstände weg sind, dann werde ich mich freuen. Wenn alles in meinem Leben so ist, perfekt einfach, dann fange ich an, mich zu freuen. Nein. Der Clou ist und Glaube ist, wir freuen uns jetzt schon. Hätte Paulus auch sagen können, wenn ich aus dem Gefängnis draußen bin, dann kann ich mich ja wohl erst freuen. Wer will von mir verlangen, dass ich mich jetzt freue? Aber Paulus hat das Geheimnis des Glaubens entdeckt. Und er hat dieses tiefe Glück von dem Herrn in sich entdeckt. Und das ist wirklich das Wunderbarste, was es gibt. Der Herr lebt in uns. Und das Wunderbare ist, wir werden von innen nach außen geheilt. Weißt du, wenn du immer mehr da reinkommst, ein Leben mit ihm, ein verborgenes Leben mit dem Herrn zu kultivieren, diese Liebesbeziehung, dieses Glück, was es bedeutet, ihn zu haben und mit ihm zu leben, Halleluja, dann kann schon gar nicht mehr dich so viel angreifen, sondern da weißt du, boah, alles wird gut. Alles wird gut, alles ist eigentlich schon gut. Und ich weiß, in meinem tiefsten Inneren bin ich eins mit meinem Herrn, ich bin in Christus. Und was äußerlich jetzt noch in Ordnung kommen muss, das wird auch in Ordnung kommen. Halleluja, ich kann dem Herrn vertrauen. Ich habe diese Liebesbeziehung mit ihm. Ich freue mich und deshalb kann ich mich im Herrn freuen. Und kann jubeln über den Sieg, den er schon vollbracht hat. Halleluja. Und ich sagte, in dem Jubeln, in der Freude gehen schon ganz viele Sachen weg von uns, weil der Feind kann es gar nicht leiden. Oh, wenn wir uns schon freuen, bevor wir was sehen. Weißt du, weil Glaube, weil die Menschen der Welt, die glauben auch, der Wetterbericht sagt, morgen wird's schön, dann glaube ich, ja, ich glaube, morgen wird's schön, weil der Wetterbericht es gesagt hat. Aber wir können glauben, auch wenn wir es noch nicht im Sichtbaren sehen, weil wir wissen, weil wir das Wort Gottes haben. Das ist so kostbar, ist unendlich kostbar. Jesus ist das Wort. Und er hat gesagt, durch meine Striemen bist du geheilt. Können wir sagen, juhu, ich freue mich, weil durch deine Striemen, Jesus, bin ich geheilt. Du bist für mich. Wer könnte gegen mich sein? Keine Krankheit, kein Teufel, kein Quälgeist, nichts. Die haben schon verloren. Also der Feind hat schon verloren. Der hat schon verloren. Am Kreuz von Golgatha hat er verloren. ja, irgendwie hat er hier noch, ist er noch der Fürst dieser Welt. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber deshalb müssen wir ihm widerstehen. Aber die Sache ist, du bist, als du Jesus aufgenommen hast, bist du auf die Siegerseite übergewechselt. Und da ist Heilung, da ist Gesundheit, da ist Freude und da ist dieses Glück, das du mit ihm hast. Dieses Leben mit ihm. Und von innen nach außen wirst du geheilt und wird alles, kommt alles in die Ordnung Gottes. Halleluja. Und findest du Frieden. Frieden mit Gott, Frieden mit dir selber und Frieden mit den Menschen. Dafür ist der Herr gekommen. Halleluja. Oh, wir lieben ihn, oder? Liebst du deinen Herrn? Liebst du deinen Herrn, der so wunderbar ist? Und weswegen wir uns freuen können. Halleluja, den ganzen Tag. Und wissen, unsere Heilung ist schon beschlossene Sache. Deine Heilung ist schon beschlossene Sache. Halleluja. Genau, und jetzt haben wir noch Eindrücke. Sarah hat Eindrücke empfangen für euch auch. Und da wollen wir mal hören, was sie empfangen hat, weil Gott möchte dich jetzt noch weiter auch heilen. Oder hat jemand schon gemerkt, wie jetzt gerade schon Schmerzen gegangen sind oder Symptome gegangen sind? Hast du schon gemerkt, wie irgendwas leichter geworden ist? Sag mal, ist irgendwas leichter geworden? Hast du gemerkt, dass es besser geworden ist? Halleluja. Geht's euch schon gut? Ihr seht schon ganz glücklich aus, finde ich. Halleluja. Genau. Sag mal. Also ich war quasi am höchsten Ort bei Jesus und ich habe so ein Herz gesehen, aber ungewöhnlich, weil ich habe das quasi, ich habe deswegen auch im Internet mal geguckt, weil ich bin kein Mediziner, aber ich habe quasi so, ich habe die Herzkammer und auch die Vorkammer gesehen, aber Betonung auf dem Gewebe quasi. Also mir kam es vor, als wenn das Fleisch, ich habe es wie so ein Fleisch, quasi Betonung auf das Fleisch und ich habe es auch mal halbiert gesehen, konnte reingucken, konnte die Adern da drin sehen. Ich habe geguckt, da stand noch irgendwie Koronararterien heißen die wohl. Oder ob es irgendwie mit Durchblutung vom Gewebe zu tun hat. Also auf jeden Fall Herz, ne? Auf jeden Fall Herz. Also genau. Kann jemand was damit anfangen? Okay. Ja. Mhm. Spürt ihr gerade oder wurde davor schon gebetet in den Räumen? Okay. Merkt ihr, dass gerade noch Heilung passiert? Also für dich wurde schon gebetet? Ja. Und für dich wurde auch schon gebetet? Kurz, ja. Aber kurz? Aber es war etwas anderes noch im Vordergrund, ja. Okay. Genau, dann machen wir uns einfach nochmal eins. Ne? Ihr beide seid das. Und noch jemand? Ja, das passt, was du sagst. Ja. Also ich bin einfach, mein Herz muss viel arbeiten, weil ich einfach zu viel Gewicht auf der Uhr habe. Mhm. Das ist das Problem. Und jetzt hat sich halt der Herzmuskel dadurch vergrößert. Und das ist das Gewebe, was du gesehen hast. Okay. Ja. Das ist das. Okay. Genau. Ja. Okay, also es wurde schon für dich gebetet. Wir machen uns noch mal eins, danken dem Herrn. Ne, genau, könnt ihr bitte aufstehen? Ja. Genau. Oder am besten nach vorne kommen, noch am besten. Halleluja. Genau, dann betest du, ne? Oder dankst, ne? Wir machen das eins jetzt damit, ne? Ja, Halleluja, wir sagen nochmal, ne? Genau. Genau. Halleluja. Ja, ich danke dir, Vater, dass du mir diesen Eindruck auch gezeigt hast. Ich danke einfach, weil in deiner Herrlichkeit ist alles schon perfekt. Amen. Ja, ich danke dir wirklich, wie heißt ihr? Ja, Jenny und Elvira. Ja, ich danke dir wirklich für die vollkommenen Herzen von Elvira Amen. Und von Jenny. Ich danke dir, dass wirklich alles, auch die Herzmuskeln, ja, wirklich das Gewebe, ja, alles Amen. In der göttlichen Schöpfungsordnung ja. ist so, wie du es vorhast, Amen. So wie du es ursprünglich vorgehabt hast. Und ich setze einfach dieses vollkommene Herz frei. Ja, danke, Herr, Amen. Dass ich es empfangen habe. Danke, Herr, dass du es mir gezeigt hast. Amen. Das ist genau, Bestätigung. Dass es da ja. ist. Danke ja. für diese Bestätigung. Ja, genau. Und ihr stellt euch fest darauf, ja. dankt dem Herrn, sagt danke, dass ich geheilt bin. Für mich wurde gebetet. Halleluja. Die Heilungskraft ist reingegangen und die Herzen kommen in komplette Ordnung und nichts anderes im Namen Jesus. Amen. Amen. Toll, dass du das gesehen hast. Ja, das ist super. Ne? Ja, er hat es gezeigt. Ne? Ja. Genau. Dann, also ich habe noch geschafft. Also das ist auf jeden Fall eins. Das noch? Mhm. Genau. Ich habe dann eine Lunge gesehen und dann, also erst ja eine Lunge, und dann habe ich quasi, das war aber positiv, das war wie so eingehüllt, so ein, wie, ich weiß nicht, ob da Lungenbläschen drin waren, aber das war quasi wie so, so ein eingekapselt. Aber das habe ich als positiv empfunden. Kann jemand was anfangen? Das, also ich habe das Gefühl, wie wenn Gott etwas ummanteln möchte in der Lunge, entweder um was wiederherzustellen oder um was zu eliminieren, um was zu entfernen. Kann jemand irgendwas, hat jemand irgendwas mit der Lunge, kann was mit anfangen? Okay. Wurde für euch schon gebetet drin, deshalb? Mhm. Auch schon. Asthma, okay. Und bei dir? Bei dir? Ich hatte Mühe mit Luft holen. Mit Luft holen. Ist es denn schon besser geworden? Merkt er denn schon, dass was besser geworden ist? Bei dir noch nicht? Mhm. Mit Atemnot oder? Ja, ich habe eigentlich primär Luftprobleme in die Nase, aber mittlerweile ist es oft freundlich und auf der Lunge genauso extrem. Aber die Ursache ist Nase? Das war, da hat es einfach. Okay, hat man da schon gebetet für die Nase? Okay, für beides. Mhm. Okay. Und bei euch? Also ich habe auch extreme Luftnot. Nachts habe ich Apnoe. Mhm. Und bei mir ist auch die Nase der Grund. Mhm. Aber ich habe es ganz rau auf dem Bronchien und dieses Umhülltwerden. Mhm. Also das spricht mich an, dass endlich irgendwie Friede kommt, weil ich fühle mich sowas von aufgekratzt, weil ich einfach an ganz vielen Stellen überhaupt nicht in der Schöpfungsordnung bin und sehr leide im Körper und mich überhaupt nicht wohlfühle. Und ist denn jetzt schon was passiert? Wie war das drüben, als du drüben warst? Okay, dann komm mal her. Und die anderen, ihr hängt euch mit dran, okay? Ihr nehmt es, für euch wurde gebetet, ihr stellt euch wirklich auf die Heilung, das Wort der Heilung. Wie ist dein Name? Maigen. Halleluja, genau. Ich setze jetzt einfach für Maigen die göttliche Schöpfungsordnung aus. Amen. In der Lunge, in den Lungenbläschen. Danke, Amen. Dass sich wirklich auch alles weitet, was da verengt war. Ja, danke, dass Amen. Da alles wieder in deinen göttlichen Fluss muss. Danke, Herr, wirklich für deinen Strom, deine Amen. Heilung. Danke, Herr, dass du alles durchspülst, jede Lungenbläschen und einfach auch in deinen Herrlichkeitsbläschen, in deine Herrlichkeitsblase einhüllst. Danke, Herr. Das wirklich, danke wirklich für Versorgung, auch aus deiner Herrlichkeit, direkt auf die Lungenbläschen. Danke, Herr, für vollkommene Funktionsfähigkeit. Ja. Und jede Erinnerung, jede schlechte Erinnerung mit Atem und allem drum und dran, das muss Maike muss sie jetzt auch total verlassen. Amen. Danke, Herr, dass es einfach wie ausgelöscht ist. Ja. Danke, Herr. Danke, Herr, für diese Berührung, Herr. Ja. Vollkommene Wiederherstellung. Genau. Wir setzen den Frieden Gottes jetzt frei, wirklich von Kopf bis Fuß, in deinem ganzen Körper und in deiner Seele. Frieden. Wir sagen, Frieden kommt jetzt in deine Seele und in deinen Körper. Es ist auch keine Verdammnis für die in Christus sind. Im Namen Jesu, jede Verdammnis geht. Jesus, danke für deine Liebe. Wir setzen deine Liebe frei. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Danke, dass du sie vollkommen wiederherstellst jetzt. In Jesu Namen. Vollkommene Wiederherstellung. Danke, Herr. Wir preisen dich jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du hast noch. Und ich habe auch so eine tiefe Annahme. Also wirklich Annahme. Das ist Annahme. Genau. Ist voll Annahme. Der Vater liebt mich. Die endlich erleben könnte, wäre ich froh. Glaub sie, nimm sie an. Weißt du, ich bin die ist da. Gewesen, weil mein Auge ist mir geklaut worden. Und ich sehe links nichts und da leide ich so drunter. Der Herr ist für dich. Danke auch, dass du, danke, Herr, jetzt auch frei ein neues Auge, dass du ein neues Auge gibst. Danke für deine Liebe, Herr. Danke für deine Liebe. Und dass sie nicht mehr gespalten ist, sondern dass sie weiß, dass sie dir vertrauen kann und dass sie dein Liebling ist, Herr, von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Danke, Jesus. Auch danke, Jesus. Er sieht dich, er hat dich extra herausgerufen jetzt. Genau. Er ist für dich, nicht gegen dich. Du bist geliebt. Im Kopf weiß ich das schon lange, aber mein Körper hat das nicht erfasst. Sprich es, du kannst ihm auch sprechen. Du kannst ihm auch zusprechen. Einfach Körper. Und einfach liebevoll mit deinem Körper umgehen. Und liebevoll zu ihm sprechen. Ja, das fällt mir schwer, weil er funktioniert ja schon lange nicht mehr. Dann braucht er ein bisschen Liebe von dir, liebevolle Worte. Ich würde so gerne wieder funktionieren. Ja, auch mein sprich Knie. Es dir. Amen. Und komm morgen in den Gottesdienst. Ja, deswegen übernachte ich hier. Ja, super. Hier von fern. Ja, genau. Und auch in die Schule. Genau. Ja, ich bin ja online in meiner online, Schule. Super. Gut. Eben, das ist alles so weit weg. Du nimmst es. Gut, dass du da bist. Mhm. Halleluja. Ja. Super, genau. Ihr Lieben, Gott macht ein tiefes Werk. Lasst dieses tiefe Werk auch in euch passieren, so wie es an Maiken passiert. Halleluja, das ist ganz wunderbar. Was ich euch noch empfehle, ist, gute Literatur zu lesen. Wirkliche Literatur, Glaubensliteratur, die euch aufbaut, die euch in der Heilung bestätigt, nicht noch Zweifel bringt, sondern wirklich den Glauben baut. Ich ermutige euch natürlich, die Bücher von unserem Pastor zu kaufen. Jetzt, wenn ihr rausgeht, haben wir da einen Bücherstand noch von unserem Glory Shop. Nehmt die gerne mit, auch Bücher von Kenneth Hagin oder Kenyon, die sind sehr, sehr gut. Weil was wir lesen und natürlich das Wort Gottes, ja, da haben wir auch Bibelstellen, wir haben so DIN A4 Zettel, wenn ihr rausgeht und fangt an, wirklich über dem Wort auch zu meditieren und das Wort in euch aufzunehmen von Heilung. Ja, das hat schon in Josua 1, 8 und 9 sehen wir, das wurde das Volk Israel angehalten, über dem Wort Gottes Tag und Nacht zu meditieren. Und auch in Sprüchen steht es, dass Heilung für unser Körper kommt. Weil das ist die Wahrheit. Weißt du, es ist nicht wichtig, dass du jeden Tag die Zeitung von vorne bis hinten durchliest. Das wird deinen Glauben nicht so stark aufbauen. Sondern ich empfehle dir stattdessen, kannst dich schon informieren, ja. Aber was viel wichtiger ist, ist sein Wort zu lesen und sein Wort in uns aufzunehmen. Und Halleluja. Gute Literatur zu lesen, eine gute Gemeinde zu gehen, da ermutige ich euch, wirklich eine Gemeinde, wo Glauben gelehrt wird, also wo nicht dagegen gelehrt wird, ja, das ist wirklich wichtig. Ich empfehle euch unsere Schule, wir haben eine Schule, die kann man online machen, die kann man live machen, hier vor Ort, das sind immer 2 Stunden pro Woche und da wird auch stark und oft über Heilung gelehrt, da empfangt ihr einfach Glauben. Und was uns alles möglich ist in Christus und das vor allen Dingen das vollbrachte Werk Jesu am Kreuz. Halleluja, das ist wunderbar. Also das empfehle ich euch morgen natürlich, unseren Gottesdienst um 10 Uhr. Halleluja, seid herzlich eingeladen. Das wird stark. Wer war schon mal in einem Gottesdienst? Wer war noch nie in einem Gottesdienst? Herzlich willkommen. Für euch haben wir auch ein Geschenk. Vielleicht kann Priscilla euch ein Geschenk geben für alle, die noch nie bei Glory Life waren. Ihr seid unsere Ehrengäste und genau, da haben wir ein Geschenk für euch. Ihr anderen seid natürlich auch herzlich willkommen, die schon mal da waren. Genau, auch wenn ihr jetzt nach Hause geht, auch vormorgen, lasst einfach die Kraft Gottes nachwirken in euch. Ja? Beschäftigt euch jetzt nicht mit irgendwas anderem oder Krimi muss heute Abend nicht sein, sondern beschäftigt euch echt mit dem Wort Gottes. Lasst es nachwirken in euch. Nehmt euch das Wort Gottes. Habt Zeit mit dem Herrn, der Heiler ist. Jesus ist unser Heiler, unser Bräutigam, unser Herr, den wir so sehr lieben und der unsere Heilung ist. Das ist so wunderbar. Konzentrier dich auf ihn und dann kommst du morgen schon richtig aufgepowert in den Gottesdienst und räumst alles ab. Wir haben immer wieder, es ist so wunderbar, manche nehmen echt 5 Heilungen mit, wenn sie hier sind, auch sonntags, es ist so wunderbar. Also komm in diese Erwartung, ich bin sein Liebling, eine Neuschöpfung, Gott hat Wohlgefallen an mir und er möchte meine Heilung. Und ich stehe fest auf meine Heilung, egal auch gerade wie lange was schon ist, Halleluja, ich nehme das, ich sehe mich schon geheilt und Gott ist für mich, wer könnte gegen mich sein, egal was auch jemand gesagt, egal was irgendjemand auch, weißt du, Diagnosen vom Arzt, ich wirklich tu sie weg, das sind Fakten, ja, aber die Wahrheit Gottes steht über dem, was Ärzte noch sagen, ja. Wir sind überhaupt nicht gegen Ärzte, aber es gibt einfach eine Wahrheit, die über dem steht. Und gerade wenn Ärzte ans Ende kommen, Halleluja, haben wir das Wort Gottes, haben wir seine Heilungskraft, wo Ärzte nicht mehr weiter können, aber der Herr kommt immer weiter. und er kommt ans Ende und er ist für uns. Halleluja. Wie wäre es, wenn wir noch zum Abschluss aufstehen und noch zusammen beten, okay? Halleluja. Vater, wir danken dir. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich danke dir, dass keiner per Zufall hier ist, sondern dass du einen perfekten Plan hast für jeden Einzelnen. Und ich danke dir, dass dein Plan und dein Wille göttliche Heilung ist. Ich danke dir für alles, was du heute schon getan hast, Herr, wo die Heilungskraft Gottes schon hineingeflossen ist in jeden Einzelnen. Halleluja. Und wir, Herr, wir versiegeln auch alles, was du heute jetzt schon getan hast. Und wir danken, dass du weiter wirkst und dass deine Heilungskraft in jedem Einzelnen weiter wirkt. Auch wenn wir nach Hause gehen, morgen und weiterhin. Herr, wir danken dir, dass wir das Wort der Heilung haben und dass wir wissen, Herr, wir stehen auf festem Felsen, wo wir dir glauben, wo wir an Heilung glauben. Und wir lassen uns die ganze Zeit, Herr, von dir beschenken. Ich danke dir für jeden, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für dein vollbrachtes Werk am Kreuz von Golgatha, was du alles für uns getan hast. Herr, wir verkünden deinen Sieg. Danke, Jesus. Und danke, Herr, dass du eine Wache auch vor unseren Mund stellst, dass kein Unglaube, kein Zweifel daraus kommt, sondern dass nur rauskommt, danke, Jesus, jeden Tag wird es besser mit mir. Halleluja, ich glaube dir. Für mich wurde gebetet und jetzt wird es besser und besser und besser. Und ich sehe mich schon wieder Dinge tun, die ich vorher nicht tun konnte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, dass es versiegelt ist in der unsichtbaren Welt. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Wir preisen dich, Herr, und wir feiern deinen Sieg. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen, Amen. Und Amen. Halleluja. Oh, Gott ist gut und Gott liebt uns so sehr. Seine Liebe ist da. Und er hat sein Werk getan und tut sein Werk weiter. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Genau, wenn ihr glaubt, dass Gott hier gewirkt hat, könnt ihr gerne was in die Spendenbox tun. Und wir haben, hier ist auch noch eine Einladung, wir haben ein Encounter-Wochenende. Das haben wir am 17. und 18. Januar. Da kann man so sagen, geistlicher Frühjahrsputz wird da gemacht. Geht es auch um Heilung, geht es um Befreiung. Das wird in Bad Boll sein. Könnt ihr euch gerne noch anmelden dazu. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Genau, das könnt ihr euch auch gerne mitnehmen. So sieht es aus. Genau, Halleluja. Da gibt es nochmal Vertiefung von dem, was ihr hier erlebt habt. Halleluja. Jetzt wünsche ich euch den schönsten Abend. Freue mich, wenn wir uns morgen alle wiedersehen. Seid mächtig gesegnet. Amen. Amen.